große Liebe möchte ich dir sagen. Tausend Worte freier schwör ich dir, möchte dich durchs Leben auf den Händen tragen. In das Land der Liebe, tausend Meilen weit von hier, wo die Palmen rauschen, man wird Küsse tauschen, unter jenem blauen Himmelsstrich. Dort im Garten Eden wollen wir nur reden, tausend Worte Liebe, du und ich.